Saß auf Schnee, Saint-Tropez. Ich kann nicht mal das ABC. Mama sagte damals schon mal, pass auf dein Leben, du hast es da nicht nötig, in den Chart zu stehen. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte einen anderen Beruf. Die Hälfte meiner Arbeitszeit sitze ich gelangweilt am Pool, yeah, habe nie etwas gelernt. Mein Gedächtnis ist jetzt hin. Muss mir eine neue Wohnung kaufen, weil ich meine letzte nicht mehr finde. Alle meine Lehrer dachten, ich schaffe es nie aus der Gosse nach oben. Ich habe mir in Chemie immer den falschen Stoff reingezogen. Und immer diese triefend feuchten Damen. Wäre ich doch nur gute Mathe, könnte ich dir sagen, wie viel es heute waren. Aber ohne den Worten von Professoren zu horchen, sind wir Idioten geworden. Wie war ich nur ohne binomische Formel? Meinen modischen Porsche. Wie man die Gefahren dieses Globus erforschen. Wir sind an tropischen Orten schon fast durch Blowjobs gestorben. Guck doch, ich trag ihn um den Hals und er ist schwer, mein Erfolg. Denn die meisten Medaillen sind auch auf der Kehrseite Gold. Wir haben alle in der Schule geraucht und jetzt zieh uns an. Sie sagen, wir haben uns die Zukunft verbaut und jetzt zieh uns an. Ihr könnt aus unseren Fehlern hoffentlich lernen. Wir wollen doch alle bloß einen Job und dann sterben. Ihr könnt aus unseren Fehlern hoffentlich lernen. Wir wollen doch alle bloß einen Job und dann sterben. Hab mir ne Insel gekauft, damit ich draußen nicht friere. Stinke nach Geld und wenn ich deine Freundin ficken will, dann kauf ich sie mir. Und ich werd von Firmen als Reklame genutzt. Doch ich nehme niemals ihren Namen im Mund. Nike, Reebok, Porsche, Prada und der Psychiater. Du passt nur kurz nicht richtig auf und auf einmal bist du reich. Jede Frau will mit dir schlafen, es gibt keine Frau, die bleibt. Meine Mutter sagt, ich bin ein Arschloch geworden. Deshalb muss ich jetzt das Kopfgeld bezahlen fürs Morden. Bin schon seit der zweiten Million bereits so gezeichnet vom Coke und kann seit der dritten mittlerweile ohne Hilfe nicht alleine aufs Klo. Hab kein Hepatitis A, bin weder Asiat, noch bin ich einer von den Simpsons. Meine Leber hat versagt. Wär nicht immer vor Gericht, denn hätte ich im Unterricht nicht immer nur gefehlt, dann wüsste ich heute, dass es für Sex ein Mindestalter gibt. Ich will, dass keiner von euch sich ein Beispiel nimmt daran. Also bleibt in der Schule so, dass ich euch leichter finden kann. Wir haben alle in der Schule geraucht und jetzt zieh uns an. Sie sagen, wir haben uns die Zukunft verbaut und jetzt zieh uns an. Ihr könnt aus unseren Fehlern hoffentlich lernen. Wir wollen doch alle bloß einen Job und dann sterben. Ihr könnt aus unseren Fehlern hoffentlich lernen. Wir wollen doch alle bloß einen Job und dann sterben. Rock'n'Roll im Keta-Rausch macht sich nicht so gut im Lebenslauf. Gangbang-Partys, Fame und Frauen machen sich nicht gut im Lebenslauf. Wenn du Schore im Mercedes macht sich das nicht gut im Lebenslauf. Wenn du schon die dritte Leber brauchst, macht sich das nicht so gut im Lebenslauf. Wir haben alle in der Schule geraucht und jetzt zieh uns an. Sie sagen, wir haben uns die Zukunft verbaut und jetzt zieh uns an. Ihr könnt aus unseren Fehlern hoffentlich lernen. Wir wollen doch alle bloß einen Job und dann sterben. Ihr könnt aus unseren Fehlern hoffentlich lernen. Wir wollen doch alle bloß einen Job und dann sterben.